47 Arbeiter bauen einen Eisenbahndamm. Der Damm wächst täglich um 12 Meter und zwar bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden. Um wie viel Meter mehr würde der Damm wachsen, wenn 63 Arbeiter bei einer Arbeitszeit von 9 Stunden daran arbeiten würden? Ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral, der Anycast, mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 144, und ich glaube, das lässt sich durch 12 teilen. Jetzt kommen wieder irgendwelche komischen Hexadezimal-Nerds um die Ecke oder sowas. Hier mit Dennis. Und Renke, hallo. Hi. Warum ist das mit Hexadezimalzählen so geil? Ich habe das nie verstanden. Was soll das? Was bringt mir das, Dennis? Erklär mir das. Ich hab davon keine Ahnung. Ich bin Realschüler. Ja, aber das ist auch irgendwas mit Programmieren, dachte ich immer, hat das auch zu tun. Da gibt's sowas, wo man... Ich bin aber auch kein Informatiker. Sondern? Das stimmt doch gar nicht. Du bist auf dem zweiten Bildungsweg, hast du doch eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ja. Weißt du, was ich da gelernt habe? Den Müll zu trennen. Ja, aber trotzdem. Du hast einen Abschluss, du bist Informatiker. Staatlich geprüft. Fast. Abschluss. Nein, IHK geprüft. Das ist gar nicht staatlich geprüft. Das ist alles freie Wirtschaft. Ja, aber Moment mal. Die Handelskammern werden ja bald Anstalten öffentlichen Rechts. Wirklich? Ich meine schon. Warte mal, das müssen wir direkt googeln. Das sind doch jetzt schon Körperschaften, oder? Ja, Moment, warte mal. Irgendwas wird doch... Moment. Wie war das denn noch? Irgendwas von diesen Handelskammer... Handwerkskammer ist schon immer. Ja, es ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, klar. Handelskammer auch? Ja, natürlich. Das ist ja per Gesetz gegründet. Nee, weißt du was? Nee, ich weiß, pass auf. Und zwar der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, also der Spitzenverband. Ja, das ist wahrscheinlich der GbR. Wird eine Anstalt... Aktuell. Der wird eine Anstalt, ich glaube, es ist ein Verein, oder ich weiß es aber nicht genau. Der wird auf jeden Fall eine Anstalt öffentlichen Rechts. Der AOK-Bundesvorstand, der ist eine GbR zum Beispiel. Der AOK-Bundesvorstand, ach so, weil der die verschiedenen AOKen, genau. So AOK, verstehe. Nee, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag wird, glaube ich, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und die haben auch so ganz lustige Sonderaufgaben, nehmen die tatsächlich wahr, auch so halbstaatlicher Art. Die sind nämlich Bürgen für so internationale Übereinkommen. Okay. Also wenn du jetzt hingehst, ja, und du willst zum Beispiel du bist begnadeter Violinist, wie wir alle wissen. Ja? Bin ich das? Ja, okay, ja, tu ich ja, mal. Ja, bist du, genau. Und dann gehst du mit deiner One-Man-Show, tingelst du durch die Welt. Ja. So. Und dann brauchst du deine Violine, ja. Und dann kannst du dir, anstatt immer wieder überall anzumelden, kann man sich so ein Carnet holen. Also so eine, das ist so Zoll, also französisch und heißt sowas wie Zollerklärung, glaube ich. Und dieses Carnet-Verfahren, da haben dann ganz viele Staaten sind da drin, EU sowieso, aber auch USA und keine Ahnung was. Und dann kannst du immer sagen, guck mal hier, ich habe hier mein Carnet da an der Violine dran, ich darf jetzt damit einreisen. Und dann sagen, ja, das kenne ich, dankeschön. Und damit du aber damit kein Schindluder treibst und die Sache zum Beispiel dann verkaufst in den USA, das kann ja sein, dass du das machst. Ja. Und dann, das darfst du nur dann da benutzen und musst es dann wieder mit rausnehmen. Wenn du es aber da verkaufst und richtig fett Kohle einstreichst für deine teure Violine, wollen ja vielleicht die USA dann Zoll von dir haben. Den kannst du aber gar nicht zahlen, weil du nämlich einfach nur Straßenmusiker bist in Wirklichkeit. Und dann kriegen die nichts aus dir rausgepresst. Und dann übernimmt der DIHK für dich die Zeche. Dafür zahlst du eine Gebühr für dieses Carnet, wenn du es bei dir ausstellen lässt. Wild. Wie macht man eigentlich aus einem EV eine Anstalt öffentlichen Rechts, die irgendwie privat, das hört sich nach richtigem Clusterfuck an. Und wenn da irgendjemand klageberechtigt wäre, das wäre alles um die Ohren geflogen, ist dann nur halt keiner klageberechtigt. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es genauso sein. Weil der EV wird sich sicher damit nicht gewehrt haben, mit Händen und Füßen dagegen. So. Naja, verstehe. Wo sind wir denn eigentlich hier heute? Es ist nicht unsere erste Folge in diesem Jahr, oder? Nein. Nee, ich glaube nicht, aber wir hatten ja die lange Pause. Ja. Wir hatten ja die lange Pause und wir haben einiges vor, denn es ist jetzt schon meteorologischer Frühlingsanfang, ist schon gewesen. Es ist der 3. März. Es ist kalt, heute gewesen. Andycast Transparenzoffensive, es ist der 3. März, an dem wir heute aufnehmen. Wir wollten eigentlich schon wochenlang aufnehmen, es kam immer wieder was dazwischen. Und wir hatten ja hier unser großes Dschungelcamp, stell dich ein, wie jedes Jahr. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. In der Tat. Und dann haben wir währenddessen gar nicht aufgenommen und danach sind wir irgendwie nicht dazu gekommen. Aber jetzt sind wir, ich glaube, dass wir müssten vorher schon eine Folge aufgenommen haben. Ja. Ja. Was hast du so in der Zwischenzeit getrieben? Ach, Moment, ich muss da Lose für dich werben. Ich mach mal Lose und du erzählst, ja? Ja, Lose ist halt ein gutes Stichwort. Es war wieder Fußball. Es ist wieder am laufenden Band waren die Fußballspiele, weil unser kleiner Verein aus dem Wald, aus Köpenick mit C, der hat ja europäisch gespielt und ist weitergekommen sogar. Deswegen klickst du mir da jetzt gerade Lose. Aber es geht nach Anderlecht. Nee, Anderlecht, ja. Eine kleine Stadt in der Metropolregion Brüssel. Noch Belgien. Genau. Und es gibt, Brüssel ist nämlich so auch ein ganz absurdes Konstrukt, ne? Weil das ja eigentlich irgendwie so ein Bezirk ist. Ja. Und dann gibt es auch irgendwie Brüssel in Brüssel und dann diverse andere Städte drumherum. Ja, es ist so wie London, das ja keine Stadt ist, sondern eine Zusammenfassung. Innerhalb von London gibt es halt zwei Städte und dann so Boroughs, ja, richtig beschissen. Richtiger Clusterfuck, aber die auf der Insel haben auch keine geschriebene Verfassung, sondern gucken in den Kaffee, in den Teesatz und da ist kein Gesetz gültig, wenn es nicht auf Schafshaut abgepaust wurde, von daher bekloppt. Das mit der Schafshaut stimmt sogar, es gab mal wochenlang einen Mangel und sie konnten keine Gesetze verkünden. Was für ein beklopptes Land, einfach gleichzeitig im Hier und Jetzt und gleichzeitig im 16. Jahrhundert. Moment, die haben doch auch irgendwie, wie heißt das denn noch, was die auch immer haben müssen, da gibt es auch noch so ein Ja, dass der König da unterzeichnen muss, das ist ja klar, dafür haben wir ja hier unseren Bundespräsi, der macht das ja auch, der alte Stempeldrucker. Moment, muss ich hier mal, nee, aber es gibt doch auch dieses Red Tape irgendwie bei denen, was dann ja zu einer zum Synonym für Bürokratie geworden ist. Ah. Weil das nämlich irgendwie immer an die Gesetze ran muss oder so. Oh Gott, ja. Wieder perfekt vorbereitet hier. Origins. It is generally believed that the term originated with the Spanish administration of Charles V. Bla bla. Ach, der hat Red Tape benutzt, um irgendwie die irgendwas, keine Ahnung. Lest es halt selber nach, ist auch scheißegal. Der Punkt war. Geschichtspodcast. Union spielt in Europa, die Hertha liegt im Bett. Darüber wollten wir gerade reden. Darüber wollen wir reden. Genau. Und gleichzeitig habe ich viel Arbeit zu tun gehabt. Wir hatten Dschungelpodcast. Ich mache sowas wie einen Führerschein gerade. Hat auch ein bisschen Zeit gefressen. Na, guck mal an. So. Wie läuft's denn so beim Führerschein? Erzähl mal, was ist da los? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist, ich sag nur, ich war schon im 4. Gang. Oho. Wie viele Gänge hat... Entschuldigung, ich muss mal kurz die Mund ein bisschen... Wie viele Gänge hat denn das Auto? Ich glaube sogar 6 tatsächlich. Es ist sehr gut, dass du es nicht weißt. Das ist echt... Das ist schön. Ich habe heute herausgefunden, wo dieses Auto endet. Das reicht mir schon an Informationen. Ach, bist du irgendwo gegengefahren? Nein, aber... Geil. Ach so. Das zum Glück nicht. Also ey, was denn? Ja... Das ist, die Knöllchen kassiert eh der Fahrlehrer, von daher, mir wurde einfach nur heute ein bisschen beigebracht, wo ich achten muss, wenn ich rückwärts einparke. So. Und so ein Kram halt habe ich jetzt gemacht in letzter Zeit, deswegen bin ich nicht zu Podcasts gekommen. Du ja scheinbar auch nicht, weil du warst damit beschäftigt, auch zu existieren. Das stimmt, das habe ich auch bisher ganz gut geschafft, ja, möchte ich sagen. Hab einen Los schon für dich eingeworfen, denn. Sehr gut. Du bist gesidetrackt. Du musst doch erzählen, wozu ist denn das Los jetzt? Achso, den hast du schon erzählt. Ja. Aber Union hat Ajax rausgeschmissen. Wir waren auch in Amsterdam. Das stimmt. Dennis, magst du mal erzählen, was für eine tolle Stadion-Experience du in Amsterdam hattest? wir hatten keine Gästetickets, sondern sind tatsächlich im neutraler Block, ist glaube ich das falsche Wort. Wir haben im Heimbereich so. Das ist glaube ich da in Amsterdam gibt es keinen neutralen Bereich. Wahrscheinlich im VIP-Bereich oder so. Deutsche sind im niederländischen Fußball nicht gerne gesehen, so insgesamt. Es ist nicht so ganz so schlimm in Amsterdam, wie es in Rotterdam war, wo man in Rotterdam ja niemals den Mund aufmachen sollte und wo man einfach nur schon durch blöd gucken auf die Fresse bekommen hat. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das war schon einigermaßen human. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie nicht doof aufgefallen ist, dann ist man da schon ganz gut durchgekommen. Im Stadion selber ist, glaube ich, dann nicht so cool. Ja. Überall, aber so ganz generell ist nicht so schlimm. Genau, deswegen war unsere Strategie, Fresse halten zu du und die eine verwandte Person haben sich entschieden, in einer niederländisch klingenden Sprache zu sprechen, in Platt. Naja, also der Kenner weiß schon, das ist kein Niederländisch, aber es klingt halt irgendwie so komisch, dass wir die Hoffnung hatten, die Leute denken, wir wären halt irgendwie aus der Provinz, im Volltrottel, aus Westfriesland. Ich musste dagegen schweigen, weil die Person, die neben mir saß, war fest davon überzeugt, dass ich Berliner sei und mich tatsächlich mit Argusaugen beobachtete, dass ich irgendwas Falsches tue, bei der falschen Mannschaft zujubele, irgendwie falsch reagiere, nicht an derselben Stelle mecker wie der Rest des Stadions. Und davon so fest überzeugt war, auch seinen Nachbarn das erzählt, also irgendwie seine zwei anderen Leute, denen war das so richtig egal. Und der ist immer wahnsinniger geworden, ist irgendwann aufgestanden, hat sich immer noch mehr Essen zugeholt, der war auf irgendeinem Trip auf jeden Fall. Und jetzt in der 82. Minute ist er auch wirklich dann gegangen. Und dann war ich ein bisschen relieved tatsächlich, weil ich hatte echt die Sorge, ich konnte den halt null einschätzen, weil es gab ja ein paar andere Unionerinnen in diesem Block, die dann mal laut gejubelt haben bei einem zurückgenommenen Tor und die haben Bierbecher abbekommen. Also ein Block weiter und die haben dann auch lustigerweise nach dem Tor sind die einfach stehen geblieben, weil bei Union steht man ja im Stadion, haben die in Amsterdam auch gemacht. Das war irgendwie schon ganz witzig, aber das war halt so eine, ich meine, das war so eine, sag ich mal, Provokation, da gab es dann schon ein bisschen Ärger, aber da hat sich jetzt auch keiner geprügelt. Insofern, glaube ich, ist das irgendwie schon okay. Also es gab nie das Bedürfnis, wahrscheinlich hätten wir, wenn wir die Ordner angesprochen hätten, hätten die uns wahrscheinlich in den Gästeblock begleitet oder so, wenn es da wirklich so hart gekauft gekommen wäre. Aber da war nichts, da war nichts los. Aber der Typ neben mir war einfach nicht einzuschätzen, dass der nicht, sobald ich mich da oute, sofort das Maul aufreißt und das auch versucht, allen anderen Reihen klarzumachen, dass hier Berliner sitzen würde. Der anderen Seite unserer kleinen Reisegruppe saßen zwei Jungs, die kamen ein bisschen zu spät, irgendwie mit dem überhetzten Vater von einem von beiden, glaube ich, an, oder waren es Brüder, ich weiß nicht so genau, und haben dann erstmal auf Niederländisch gefragt, ob es denn eine Choreo gab oder so. Und dann haben die auch rumgerätselt, ob denn die Frau neben ihnen jetzt wohl Ajax-Fan sei oder nicht. Und dann sind die aber wohl am Ende zum Schluss gekommen, ja, die kann zwar nur Englisch, aber wahrscheinlich ist sie doch Ajax-Fan. Aha. War ganz lustig. Ja. Wie fandst du denn? Also, wir mussten sehr, sehr viel, wie ich, sehr, sehr viel Geld für diese Scheiß-Tickets bezahlen. Das war ein bisschen absurd. Aber wie fandst du denn das Stadion-Catering? Ich bin ja tatsächlich großer Fan von diesen absurden Stadion-Caterings. Ich bin ja auch großer Fan von diesem Twitter-Account, Football Scan. Scan ist ja so ein. Scran. Ja. Ist ja so ein englischer Begriff für so Snack, Fraß, so ein bisschen. Und da sind so. Geiles Fressen. Und da wird so fotografiert und dann werden die Leute gefragt: Scan, Scran or no Scran? Genau. Und das ist absoluter Scheiß. Und was immer die Leute komplett eklig finden, ist immer, wenn irgendwie Erbsenbrei kommt von den Engländern. Was haben die Leute gegen Erbsenbrei? Ich finde Erbsen geil. Ja, aber mega. Das Internet kriegt dann sofort Ausschlag dafür. So. Also das einzig Eklige ist, wenn irgendwie die Wurstfinger von deren König mal wieder gezeigt werden. Das ist absurd. Hast du mal deine Finger gesehen? Uah. Es gab die unausweichliche Frikandel da und die war auch gar nicht so, also war schon recht, also das große Bier, glaube ich, 7 € kostet oder so, ist schon, oder 7,25, ist schon ein bisschen teuer, waren aber, glaube ich, auch 600 Milliliter oder so, war, glaube ich, nicht, oder 550, wirkte ziemlich groß jedenfalls. Deutsches Eichgesetz, das uns die die Normverpackungen genommen worden. Das hör bloß auf. Wir regen uns später noch über die FDP auf, aber da kriege ich jetzt heute noch Anfälle, dass die Schokolade nicht mehr 100 Gramm haben muss. Hass! Purer Hass! Jedenfalls gab es eine Frikandel für 4,25 und die war ganz okay. Die war ganz wirklich okay. Ganz okay. Ja, ich hab zwei gegessen sogar. Waren die denn vegan? Die waren nicht vegan, nein. Also ich weiß nicht, was drin war, aber ich vermute mal, die waren nicht vegan. Ja, aber du kannst es ja noch hoffen. Ja. Es gab auch so einen kleinen Asia-Stand, da gab es irgendwie auch so Asia-Nudeln und ich hatte Frühlingsrollen, die waren vegan, tatsächlich. Es gab auch noch Burger auf jeden Fall, habe ich gesehen. Auf der anderen Seite, im Gästeblock wohl erzählt, gab es irgendwie Pizzastücke oder Pizza. Da gab es auch wohl Wodka-Mische, irgendein Getränk mit Wodka. Ja, das, ich ja, bei uns ja, das nicht war gesehen. Richtig crazy. Aber ja, wurde ausgeschenkt. Also normalerweise denkt man ja immer, ja, Gästeblock, dann gibt's da irgendwie alkoholfrei oder so. Nee, da gab's schon ordentlich Bier, ganz normal, ja. Aber dann halt auch eben so Wodka-Mix-Getränke zu kaufen, wo man sich denkt, okay, bin ich jetzt irgendwie in der Dorfdisco gelandet, aber doch bei Ajax im Stadion. Naja, Dorfdisco. Musikmischung. Ja, die Musik passte zur Dorfdisco. Dieser Holland-Gabba, so habe ich es gelernt, heißt das ja. Furchterlich. Ja. Aber das war eine Mischung. Also in Rotterdam war das ja wirklich nur dieser richtig gammelige Scheiß-Techno. Aber das war dann hier in Amsterdam gemischt mit so holländischen Schlagern und Volksmusik. Der war ganz angenehm, vor allem, weil das Stadion da plötzlich auch wach wurde. Das hat mich so ein bisschen an Schalke erinnert irgendwie. Ja. Aber ich fand das ganz sympathisch. Das Stadion selber, soll man sich auf Bilder gucken, ist so eine Mischung aus dem Sarkophag von Tschernobyl und so einem Spaceport. Also wir sind so außen lang geführt, sind dann Treppen hoch, sind dann in so einer Röhre, in so einer Rolltreppenröhre an diesem Stadion hochgefahren. Ganz wild tatsächlich. Man geht so von außen irgendwie rein und befindet sich dann direkt am Umlauf, aber man kann immer nur so, also ja, es ist ganz komisch. Und wenn du so, ich glaube, wenn du günstigere Plätze hast, dann musst du doch durch so eine Art Mall reingehen, kann das sein? Das war nämlich, glaube ich, eher so die Hintertorsektion. Wir saßen so ein bisschen an der Seite, also nicht, also so auf Höhe 16 Meter Raum ungefähr. Ich glaube, wenn du hinterm Tor saßt, musstest du noch so durch so ein Mall-Konstrukt gehen, damit nochmal die letzten Euros rausgequetscht werden. Die Preise fand ich, die Stimmung fand ich ein bisschen eigenartig. Denn es gibt da ja auch so eine Ultraszene und so und Dauergesang und so, klar. Aber das war wirklich sehr klein, muss ich sagen. Das waren nicht viele Leute, ne? Ja. Das war überschaubar tatsächlich. Aber war insgesamt, also ich fand es eine nette Experience. Ich hätte mich gerne dabei unterhalten und dir nicht Antworten geben. Das habe ich halt getan, weil ich da irgendwie nicht verdächtig kommen wollte. Aber sonst fand ich es ganz angenehm. Das einzige Problem war, dass halt die Menschenmassen, die dann zurückkamen, durch diese eine Bahnstation gehen mussten. Und ich mich konnte ich mich nicht einchecken ordentlich. Und als ich quasi dann drei Stationen weiter ausgecheckt wurde, wurde mir der Mindestbetrag von 4 Euro abgenommen, statt 1,75 Euro für die Fahrt. Ah, okay, aber du hattest ja auch diese komische OV-Dauerfahrt. Ich hatte ja so ein 72-Stunden-Ticket und deshalb war das ja egal. Bei mir hat er nur kurz einen Fehler angezeigt, aber dann hat er sich irgendwie wieder berappelt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, genau. Und ich habe gelernt, ich bin dann noch Fahrrad gefahren in Holland, in Niederlanden, in Amsterdam. Und da gibt es diese OV-Feeds, also so ein Leihsystem der Niederländischen Bahn. Wenn man das an einer anderen Station abgibt, kostet das 10 Euro pro Rad. Oh Gott. Man lernt dazu. Sonst sind sie preiswert, irgendwie 4,50 Euro pro Tag. Also 4,50 Euro für die erste. Das ist völlig okay. Genau, vollkommen super. 24 Stunden, 4,50 Euro, geil. Die Fahrräder sind das so Hollandräder, die haben irgendwie nur Rücktrittbremse, irgendwie was man in Deutschland nicht zulassen könnte, aber egal. War ganz angenehm. Die Infrastruktur, boah, war das ein Traum. Ich hatte, glaube ich, nur auf einer großen Ausgangsstange tatsächlich nur sowas wie ein Schutzstreifen mit so ein bisschen Farbe, was man hier in Deutschland ja als das Nonplusultra der Verkehrsinfrastruktur einem verkaufen würde. Ich hatte überall sauber getrennte, baulich getrennte Fahrbahnen. Ich bin nie in Konflikt mit irgendwelchen anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Und wenn es Konfliktsituationen gab, waren die sauber mit Ampeln geregelt. Es war allen klar, wo sie hin. Sehr viele Ampeln, muss man sehr sagen. Viele Ampeln. Sehr viele Ampeln. Wenn du auf eine Ampel gedrückt hast, kamst du relativ schnell weiter. Das hat halt irgendwie scheinbar eine Prio für Radfahrende und Fußgehende. Autos, selbst, wir waren ja, unser Hotel war ja schon etwas weiter draußen, selbst dort an dieser Ausfallstraße war eine Spur und die andere Spur war richtig fett Radfahr. Und zwar richtig fett. Also das ist, war wie so eine Schnellstraße für Fahrräder nach draußen und, nach, und dann in Richtung Stadtkern, ne? Einfach absurd, wie gut diese Infrastruktur ist. Und es hat mir wirklich Spaß aufs Radfahren gemacht. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass ich hier in Berlin wohne, wo man vielleicht hoffen kann, irgendwann mal so in 40 Jahren. kommen wir gleich noch zu. Viel Foreshadowing würde man das nennen, wenn es ein Film wäre, Dennis. Aber so weit sind wir nicht. Ich hab ein bisschen Durst, vielleicht. Dennis, ich hab ein bisschen Durst. Hast du eigentlich meine Dose jetzt eingeworfen überhaupt? Ja, habe ich alle eingeworfen. So, jetzt, dann darfst du jetzt trinken auch. Das Anycast-Getränk der Woche. Ah, ich war natürlich mal wieder bei Getränke Hoffmann, keine Werbung. Leider. Und habe mir einen Kasten Bier bestellt, den es nicht im Standardsortiment gibt. Natürlich nicht. Und der ist tatsächlich angekommen. Man kann einfach da hingehen und einfach sagen, ich hätte folgendes Getränk, den Kasten davon. Und dann kümmern die sich darum. Ne, die gucken dann halt in ihrem komischen Bestellsystem und wenn die das da bestellen können beim Großhändler, dann kriegt man das. Ach, wie geil. Ja, also jedenfalls trinke ich davon jetzt zum Wochenende ein schönes Gutmann Hefeweizen. Ein sehr, sehr leckeres Weizenbier tatsächlich. Das habe ich mal 2013 oder 2014 auf diesem Berlin Bierfestival, als das noch, gibt es das eigentlich noch? Auf dem RAW-Gelände? Weiß ich nicht. Gab es mal, und ich meine nicht diese Biermeile, sondern so ein bisschen hipstermäßiges. Aber da hat halt auch diese komische bayerische Brauerei Gutmann einen Stand. Und da habe ich ein Hefeweizenbier getrunken. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und Dennis, Achtung, für dich ist auch was dabei. Denn weißt du, wo diese kleine bayerische Brauerei Gutmann, wo die residiert? Wo die herkommt? Weiß ich nicht, bei München irgendwo? Aus Titting. Ich wusste nicht, dass dich das freuen wird. So, das schenke ich mir jetzt mal ein. Prost. Ja. Nee, ich habe. Mein Glas ist leer, da drin war aber Pepsi Max, wie immer. Ich bin da nicht so sehr. Jedenfalls. Ach, gleich ist das Glas voll. Ich habe nur noch ein Weizenglas übrigens. Ich habe irgendwie sind Weizengläser hier kaputt gegangen. Oder weggeschmissen worden. Weiß nicht so genau. Kommt irgendwas weg, scheinbar. Dennis, es ist viel passiert, worüber wir jetzt auch sprechen müssen. Und zwar müssen wir mal über die Berlin-Wahl reden, habe ich den Eindruck. Ja, vielleicht nochmal Kontext. Es gab am 26. September 2021 eine Landtags-Bezirksverordnetenversammlung, Bundestagswahl und kein Volksentscheid. Doch, nee, gab's nicht. Doch, klar, natürlich. Ach ja, Deutsche Wohnen enteignen, war auch am selben Tag, ja, genau. Es gab also insgesamt ein paar Wahlen am selben Tag. Gleichzeitig fand der Berlin-Marathon statt. Und, ein Blauwahl oder ein Pottwahl? Hm? War das ein Blauwahl oder ein Pottwahl? Sagen wir es mal so, diese Wahl ist ein wenig chaotisch abgelaufen. Wie chaotisch, da streiten sich die Gerichte noch drüber. Zumindest das Landesverfassungsgericht hat in einer sehr bemerkenswerten Entscheidung gesagt, so, weißt du was, wir haben irgendwie keinen Bock, jetzt für jeden Wahlkreis rauszufinden, ob es mandatsrelevant gewesen sei, weißt du was, wir lassen alles wiederholen. Wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Bundesverfassungsgericht dann noch sagen wird, um Gottes Willen, mach das bitte nie wieder so. Aber hat das gesagt, so, weißt du, das macht jetzt einfach. Das ist ein sehr pragmatisches Bundesverfassungsgericht. Diese eine Entscheidung zur Wahlwiederholung hat sie abgelehnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Urteil heißen wird, so, nee, bitte macht sowas nie wieder, sondern macht es bitte für Wahlkreis, also für jedes Stimmbezirk einzeln, weil das ist Bullshit. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass sie das machen werden, weil wenn du das einzeln nachwählen lässt, dann was hast du am Ende für eine Wahlbeteiligung dann, wenn du nur so einzelne Wahlkreise nimmst? Die ist ja jetzt schon gesunken, richtigerweise. Das ist klar, dass man sich nicht alle anderthalb Jahre, dann hätte nicht jeder Bock wählen zu gehen, das ist ja logisch. Aber dann. Das ist auch bei anderen. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, wozu machen wir dann diese Wiederholungswahl? Weil diese Wiederholungswahl hat jetzt quasi, die war in Wahrheit eine komplette Neuwahl. Sie war, ja, man konnte halt, die Parteien konnten zwar keine neuen Kandidatinnen aufstellen, aber in der Konsequenz und so wie sich die Leute verhalten haben, war nach einem Jahr Regierung, einer funktionierenden Regierung, mit der sich scheinbar Leute unzufrieden waren, haben jetzt gesagt, weißt du was, ich ändere jetzt meine Entscheidung auf komplett neuen Tatsachen für eine Wahl. Und dann ist das überhaupt eine Wiederholungswahl durch ein paar Wahlfehler, sondern da haben alle, also inklusive mir, ich habe was anderes gewählt als bei der Hauptwahl. So. Ja, das durftest du ja auch, aber trotzdem natürlich. Ist es keine Neuwahl, weil die Legislatur nicht neu gestartet hat. Ja. Also die geht jetzt weiter und die ist weiterhin zum vorher definierten Zeitpunkt zu Ende. Und jetzt geht's halt nur noch 3,5 Jahre lang in eine möglicherweise neue Koalition. Ja, aber es ist ja trotzdem, ich finde, das ist irgendwie alles fragwürdig. Also ich hätte, wenn dann gesagt, ich glaube, es wäre ehrlicher gewesen, hätten wir den Klaratsch wirklich neu aufgezogen mit Neuwahlen, neuen Kandidierenden und stattdessen dieses komische so, also vor allem Wiederholungswahlen nach 1,5 Jahren ist halt Quatsch einfach. Entweder passiert das nach 3 Monaten oder gar nicht. So. Sowas muss einfach schneller passieren, wenn es solche gravierenden Fehler gibt. Aber dieses so 1,5 Jahre später ist halt wirklich einfach Bullshit. So, aber kriegt man das schneller hin? Kriegt man das schneller hin tatsächlich? Weiß ich nicht. Das hat sich ein bisschen gezogen. Das amtliche Ergebnis steht ja irgendwie nach 1,5 Wochen fest. Dann kann man ja, ist ein Monat Widerspruch und dann muss einfach ein Gericht sofort anordnen. Nach einem, muss das Gericht in einem Eilverfahren, hat 90 Tage und spätestens 90 Tage nach der Wahl muss dann die Wiederholungswahl stattgefunden haben. War aber auch eine neue Situation, ne? Also gab es das schon mal irgendwo? Es gab wohl in Bremen der Fall, aber da hat sich das Parlament einfach vorher aufgelöst, bevor das Urteil gefallen ist. Ah, okay. Ja. Und haben das einfach dem sich entzogen. Da war es aber einfacher, weil die ja nur das Parlament hatten, soll zu wählen. Wir haben ja 2 Ebenen neu gewählt. Und dann den Bundestag. So, das kannst du halt, der Bundestag konnte sich jetzt auch nicht selber auflösen, deswegen. Also das Abgeordnetenhaus hätte das vielleicht machen können noch, aber hätten das immer noch das Problem für die Bezirke gehabt und für den Bundestag. Ja, also jetzt ist es aber zum Wahlergebnis gekommen, dass wir, ist ja wie bekanntlich wir alle irgendwie kennen, es gibt so einigermaßen eine Pattsituation zwischen SPD und Grünen. Die SPD liegt, glaube ich, 50 Stimmen oder so. 53 Stimmen vor. Vor den Grünen. Ja. Selber Zahl dann, Mandate, genau. Genau, die Linke hat irgendwie 12,2%, 22 Mandate, SPD und Grüne 34 Mandate, bei 18, große Gewinner, CDU angeblich, mit 28,2% und 52 Mandaten. Die Nazis haben 9,1% und ja, denn diese Spaßpartei ist nicht mit reingekommen diesmal. Ja, zu Recht. So. Und jetzt geht das große Bewerten ging dann los nach der Wahl. Und irgendwie fand ich, und das muss ich mal wirklich sagen, ich habe mich mal irgendwann ganz schlau gefühlt vor der ersten Kandidatur von Franziska Giffey und habe getwittert, es ist eine tolle Kandidatin, die CDU da. Und habe irgendwie Sprüche von ihr verlinkt oder so. Dann wurde ich darauf gestoßen, dass Fefe, of all people, leider mal wieder was viel Besseres schon eine Phrase gecoint hatte. Nämlich, Franziska Giffey, hat er geschrieben, ist die beste Kandidatin, die CDU je hatte. Das habe ich in diesem Podcast schon ewig gesagt. Das habe ich sicher in diesem Podcast schon 2 oder 3 Mal gesagt. Vor Jahren, als sie das erste Mal kandidiert hat. Ah, okay. Genau. Gut. Ja, ich sag nur, ich wollte nur jetzt nur den Urheber auch mal hier auch mal rausstellen. So. Die hat dann für meine Begriffe sehr schnell gesagt, oh ja, das ist hier, da müssen wir alles neu denken und die CDU hat klar gewonnen und Himmel, Herrgott, endlich schaffe ich es in eine bürgerliche Koalition. So fühlte sich das für mich jedenfalls an. Wie war dein Eindruck da? Also, man muss ja sagen, ne? Rot-Rot-Grün hat nach wie vor eine größere Mehrheit als Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün es hätten. Ne? Es hätten. Aber was hältst du davon? Ja, also Franziska Giffey, das kann man ja so sagen, ist in der SPD am rechten Rand. So, das heißt, also für SPD-Kontext ist sie irgendwo Mitte rechts, für CDU-Verhältnisse irgendwo Mitte links. So, das ist so irgendwo da, dürfte sie gerade wahrscheinlich, wenn sie in der CDU wäre, wäre sie im sogenannten Arbeitnehmerflügel der CDU. Bei den 7 Leuten. Eigentlich noch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Friedrich Merz persönlich umgelegt. Ist doch nur der Laumann, oder? Ansonsten macht da keiner mehr mit, der macht alle Sitzungen alleine. Ja, aber es gibt Schnittchen und um die muss sich auch jemand kümmern. So. dementsprechend hat man schon immer gemerkt, dass ich auf Rot-Rot-Grün keinen Bock hatte. Vor allem, weil die Kombination ja so undankbar ist. Also du hast einerseits die Grünen, die halt schon bei der ersten Wahl durch ihre neu gewonnene Stärke kaum laufen konnten und bräsig nach Macht gestrebt haben. Die Linken, die hier ja relativ stabil sind, das sind ja ordentliche Leute, die sind bis auf ein paar versprengte Leute im Abgeordnetenhaus, sind das ja keine Wagenknecht-Leute, sondern Sozialdemokraten, auch wenn das die Dist, aber es sind einfach SPDler, die nur ein bisschen linker sind, hier in Berlin, bei den Linken. Ja, ich glaube nicht nur, aber das Spitzenpersonal hat auf jeden Fall, ne, mit Katja Kipping und Klaus Lederer würde man vielleicht da eher so, könnte man auch als linke Sozialdemokraten einordnen, ja. Oh, by the way, Katja Kipping habe ich letztens im Zug gesehen, fuhr erste Klasse, aber durchgängig mit Maske, das ist einfach ein krasses Vorbild. Ich habe die neulich auch gesehen, warte mal, wo war das denn noch? Das war nicht im Zug, sondern in der S-Bahn? Ich weiß es nicht. Immer habe ich sie gesehen, dachte, ach, guck mal an. Aber habe ich natürlich nicht. Frau vom Volke. Fährt S-Bahn, ist so schön. Ja, dementsprechend war das schon, also die Berliner SPD hat so ein, es gibt da so verschiedene Fraktionen, es gibt schon eine gewisse längere Basis, es gibt auch längere Parteitagsbeschlüsse. Es gab ja auch den Parteitagsbeschluss, der mehr oder weniger Deutsche Wohnen unterstützt. Aber das Führungspersonal der Berliner SPD, vor allem aus so den Westbezirken und Neukölln, ist halt einfach rechts. Und man setzt hier auf Law and Order und diesen ganzen Bullshit. Und hatte die SPD, zumindest auch bei der ersten Wahl hier, also 2021, entsprechend auch bei der CDU ordentlich mitgefischt. Und da hatten wir die Grafik, die wir jetzt hatten, da wo die Mitte ist halt grün, also der im Ringbereich ist halt grün und alles drumherum in den Außenbezirken war rot. Und dieses Wählerpotenzial, die für die AfD zu nazihaft ist, und die Linken und so die halt niemals links wählen würden, die sind jetzt einfach von der SPD zur CDU rübergegangen. Die Grünen sind gleich stark geblieben, die Linken mehr oder weniger auch. Es sind tatsächlich dieses bürgerliche, dieses miefige Westberliner. Ja. Nicht nur, nee, auch nicht Westberliner, du, das ist hier, guck mal, ich wohne ja in Pankow und Pankow ist ein schwarz-grüner Bezirk. Wir sind in der Mitte grün und in Außenbereichen schwarz geworden. Das war, da hatte auch die AfD in Außenbereichen letztes Mal stark, das ist diesmal ein bisschen besser geworden. Aber da wohnen halt Einfamilienhausbesitzer, die im Zweifel einen sehr übersteigerten Hass auf die Grünen haben und das haben sie auch der SPD angelastet unter anderem. Die haben bestimmt Franziska Giffey lieber gewählt, als sie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Andrea Ypsilanti gewählt hätten. Shoutout to 2007. Aber, ne, also da gibt's halt irgendwie schon so ein gewisses Gefälle. Jetzt ist aber die Frage, was sollen die jetzt machen? Die eigentlich meine Ausgangsfrage war ja, hast du das so empfunden wie ich, dass Franziska Giffey schon zu früh nach der Wahl gesagt hat, ah ja, jetzt können wir ja so nicht mehr weiter regieren, alles muss anders werden, es ist ja ganz schrecklich. Ich fand, das war viel zu früh. Ja, war es. Denn so krass sind die Einbußen auch nicht. Und Eine Sache möchte ich wirklich nochmal sagen. Es sind nicht nur welche zur CDU gegangen, viele sind auch einfach zu Hause geblieben. Ja. Die meisten Leute, ich glaube die Hälfte aller CDU-Wähler, hat gesagt, wir haben die CDU nicht wegen der Inhalte gewählt, sondern weil wir dem Senat eins auswischen wollen. Ja. Ja, da kann man jetzt nicht von irgendwelchen ideologischen Abweichlern sprechen oder so. Die waren schon mit dem Senat nicht zufrieden, aber das heißt ja nicht, dass es nicht besser machen kann. Ja. Ich fand, das war zu schnell, zu unterwürfig und jetzt kommt raus, dass die SPD Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen will und da liegt uns, wie auch dem Tagesspiegel, das Sondierungspapier vor. Gab's auch online zum Runterladen, glaube ich, ne? Irgendwo. Ich habe zumindest das Tagesspiegel halt großzügig draus zitiert, sagen wir mal so. Ja. Sagen wir mal so, das ist halt die ideologische Basis, da wird dann drüber geschrieben, so wie, ja, die Grünen sind ja richtig machthaberisch da aufgetreten. Naja, sie haben mehr oder weniger selber Ergebnis wie die SPD. Also ich bin mir ziemlich sicher, das hat ja auch, glaube ich, der Staus da geschrieben in seinem Blogpost, wäre das mit der Friedrichstraße nicht gewesen, wären die Grünen auch vor der SPD gewesen. Also wäre die Kombination Jarisch und Friedrichstraße nicht gewesen, die Grünen wären vor der SPD gelandet. Ja, aber wie kann man, wie kann man so instinktlos sein, das Ding nochmal auf Biegen und Brechen nochmal vor der Wahl das kommt ja eh. Es kommt ja eh irgendwann. Es dauert halt nur ein bisschen, bis alles soweit umgesetzt ist. Aber es sind sich ja alle einig, dass aus dem Ding, glaube ich, sogar eine Fußgängerzone werden soll. Ja. Ne? Ja, so. Und übrigens, die Charlottenstraße, eine Parallelstraße, ist eine Fahrradstraße geworden. Das ist jetzt, also jetzt, ich bin voll dafür, diese scheiß Friedrichstraße in die Luft zu sprengen. Ich finde die nämlich zum Kotzen. Und jeder, der behauptet, jetzt kann ich da gar nicht mehr einkaufen gehen, die armen Einzelhändler. Niemand, kein Mensch dieser Welt ist da mit dem Auto hingefahren, um einzukaufen. Das ist das Lächerlichste, das Allerlächerlichste, was ich je gehört habe. Die Leute wollen da durchfahren. Und das kann ich verstehen, weil das eine gute Durchfahrtsstraße ist, tatsächlich. Ja. Die ist halt nur zu klein für den ganzen Verkehr, der da durch will. Das ist halt ein bisschen das Problem, was es da gab. Aber ansonsten, geile Durchfahrtsstraße, gar keine Frage. Dieses Rumlügen, jetzt kann ich da gar nicht mehr einkaufen mit meinem Kombi, habe ich immer meine Wocheneinkäufe in der Friedrichstraße gemacht. Alles Lüge. So, also was ich aber sagen will ist, es kommt sowieso die Fußgängerzone. Die Parallelstraße ist eine Fahrradstraße geworden. Es gab einfach keine Not, das jetzt nochmal auf Biegen und Brechen so einen Schnellschuss vor der Wahl zu machen. Da muss man, wie ich sagen, alleine deshalb musste Jarasch schon gehen. Ja. So, Franziska Giffey muss gehen, weil sie die ganze Kacke zu verantworten hat. Die hat einen Wahlkampf gemacht, der bestand meines Erachtens aus zwei Teilen. Hey, 29-Euro-Ticket, cool. Ja. Finde ich wirklich cool. Echt gut. Gute hätte ich auch nicht erwartet, dass sie das so stabil durchboxen, auch eine langfristige Finanzierung dafür suchen und das 9-Euro-Sozialticket einführen. Richtig geil. Ja. Also wirklich einfach eine richtig gute Sache. Und das geht auch, das muss man auch sagen, das geht auch im Kern, war das auch tatsächlich eine SPD-Errungenschaft. Ja. Du kannst gerne mal davon erzählen, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg richtig sauer dafür hasst. Ja, aber es ist egal. Also für die Wahl war es egal. Die SPD konnte das Claim durchgesetzt zu haben und es auch einfach. Genau. Es war und ein das gutes war richtig und gut. Ja. Das war richtig und gut und das ist auch eine super Errungenschaft, muss man einfach sagen. Und der Rest war ein Abgrenzungswahlkampf gegen die eigene Koalition und vor allem gegen die Grünen. Ja. Warum? Warum macht man das? Man macht sich doch nicht selber schlecht die ganze Zeit. Auch wenn es knirscht und kracht. Das hat man ja mitbekommen, dass es keine Koalition war, die sich jetzt immer grün war, also die jetzt immer so gut zusammengearbeitet haben. Das hat doch jeder mitbekommen. Aber trotzdem kann man es doch irgendwie schaffen, darauf sich nicht irgendwie ständig das Maul übereinander zu zerreißen. Das ist doch alles total lächerlich. Und noch eine Sache. Sie hatte schon nach der ersten Wahl Glück, denn wir erinnern uns, Bundestagswahl, da wurde ein gewisser Schlumpf namens Olaf Scholz Bundeskanzler. Der hat tatsächlich 25% für die SPD geholt, kein Spitzenwert, aber der hat auf jeden Fall Punkte dazu gesammelt, die kamen nämlich von weiter unten. Franziska Giffey hat gegen den Bundestrend in Berlin verloren, ein schlechtes Ergebnis noch schlechter gemacht. Jetzt hat sie es noch mal schlechter gemacht und klammert sich total an die Macht und will jetzt die SPD zur CDU bringen, damit sie noch irgendwie Super-Senatorin werden kann oder so. Ich finde es komplett albern. Man muss einfach auch mal über die Frau nachdenken. Und jetzt will ich nicht sagen, ich kann das verstehen, dass die bei einem gewissen Klientel, Wählerklientel, gut ankommt. Ne? Wir sprachen von den Einfamilienhausbesitzern und so. Und so Leute, die vielleicht früher Angela Merkel gewählt hätten, würden jetzt auch Franziska Giffey wählen. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Kann ich total nachvollziehen, dass man sich auch über sowas Gedanken macht. Aber sich komplett dieser Person auszuliefern, die dann auch noch dafür sorgt, die eigene Koalition schlecht dastehen zu lassen, dann sofort mit den Schwarzen zu kuscheln, auch vorher schon laut über die Deutschland-Koalition nachdenken, auch noch irgendwie diese komische Versagerpartei FDP mit ins Boot zu nehmen, die gar nichts kann, vor allem nicht in Berlin. Es ist wirklich komplett lächerlich, dass nicht über Franziska Giffey diskutiert wird, finde ich persönlich noch schlimmer, als dass die SPD jetzt eine Koalition mit der CDU anstrebt. Ja, ist in der Tat. Also du hättest in dem Wahlkampf echt drauf sagen können, ey, weißt du was, das haben wir schon erreicht und das haben wir noch vor. Gib uns nochmal Vertrauen und dafür setze ich mich ein und hier mit voller Macht und 29-Euro-Ticket und hier in Friedrichshain Dönerpreisbremse. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die Plakate der Friedrichshainer SPD, die für eine Dönerpreisbremse geworben haben. Wirklich wahr? Nein, echt? Ja. Geil. So, aber es ist, ja, anfangs ein quatschiges Thema, aber es ist, die Leute merken es in Berlin tatsächlich am Dönerpreis, dass das teuer wird, der Scheiß, hier alles. Ja, also wir haben hier um die Ecke so eine kleine Imbissbude, ne? Also da habe ich auch noch nie Döner gegessen, weil das ist, ich habe mal in meinem Gesundbrunnen gelebt, man ist ja verwöhnt. Aber da kostet jetzt der Döner mit einer Cola 10 Euro. Was? Ja. Um Gottes Willen. Oh. Ja, dementsprechend, und man hätte so viel machen können, man hätte auch darauf pochen können, weißt du was, wir wollen Verkehrswende, aber irgendwie ausgeglichen, man hätte das einfach alles positiv spinnen können, nö. Aber ja. Giffey war halt einfach so, nee, man merkt, sie will so schnell wie möglich aus dieser Koalition raus, und aber dabei nicht verlieren. Aber sie hat aber jetzt verloren, knallhart. Die Leute sind zur CDU, weil Leute, die nicht Rot-Rot-Grün wählen, werden halt nicht wollen, die werden dann nicht SPD wählen, sondern werden natürlich bewusst CDU wählen. So. Genau, die wählen dann auch im Zweifel das Original. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar andere, also ich glaube, wenn die SPD das tatsächlich macht, dann ist beim nächsten Mal 10%. Ich glaube, damit schrumpfen die sich komplett weg. Denn eine Grüne und eine Linke in der Opposition, bei der Linken ist es tatsächlich ein bisschen, da muss man aufpassen, da weiß man nicht so ganz genau, wie sich das um diese Wagenknecht-Sache entwickelt. Ob die sich nicht irgendwie auch noch spalten oder da irgendwie zumindest intern noch stärkere Probleme kriegen. Aber wenn die Grünen sich einigermaßen wieder fangen, ja, und nicht auf so einem bekloppten Kurs der letzten Monate festhängen, ja, dann wird's ganz bitter für die SPD. Weil der Ring innen wird dann einfach knallhart noch stärker grün wählen. Der ist, glaube ich, was waren gerade noch so, es gibt so Einzelkandidaten in grünen Bezirken, die von der SPD sind, die können gerade so abschminken. Die werden einfach so. Und Mitte wird dann knallhart grün sein und der Ring, also es ist dann gelaufen, die Nummer. Und dann sind die Grünen halt stärkste Kraft. Also es ist halt so unglaublich. Man hätte jetzt in der Koalition aus einer Position der Stärke in den nächsten Wahlkampf, aber jetzt geht man als Junior-Position, als hätte man in der SPD nie gelernt, dass das nicht funktioniert, aus der Junior-Position der CDU, aus der Junior-Position einer Koalition irgendwas zu gewinnen. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, und das Schlimmste ist noch, und das Notar ist, man gibt halt noch weitere Bundesratsstimmen jetzt gerade weg. Ja, genau, das ist das Allerschlimmste. Die Ampel hat es eh schon schwer, ja, weil die FDP alles blockiert, was sinnvoll ist. So, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Oh. Und dann kommt auch noch der Bundesrat hinzu. Das macht's alles nicht besser. Ich habe zwei Sachen möchte ich noch sagen. Die erste ist, ich finde, es ist völlig klar, es ist so simpel und liegt so sehr auf der Hand, was die SPD eigentlich tun müsste und auch tun könnte und wo auch tatsächlich, glaube ich, ein parteipolitisches Angebot fehlt, das auch noch ideologisch, da muss man sich gar nicht ideologisch so sehr hin zur Union verbiegen, man muss auch nicht zur, so wie es Franz Giffey jetzt versucht, oder man muss auch gar nicht zu irgendwelchen rot angefärbten Grünen werden oder irgendwie zur besseren Linkspartei, sondern man kann, glaube ich, tatsächlich kann es, glaube ich, schaffen, eine vernünftige, moderne SPD-Politik in der Stadt zu machen. Man muss anerkennen, was ist, nämlich Klimakrise, und man muss anerkennen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, und muss diese Sachen machen, mit einem sozialen Ausgleich und mit Augenmaß vorantreiben. Und ich glaube, da gibt's echt eine Lücke. Da gibt's wirklich eine Lücke. Denn die Grünen werden zumindest immer als sehr, sag ich mal, fahrradradikal wahrgenommen und Verbotspartei. Das muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber es ist ja tatsächlich so. Es fehlt aber sozusagen vielleicht ja eine Partei, die sagt, naja, Moment mal, das stimmt ja schon. Gucken wir uns doch mal den Platz, den wir haben in der Stadt hier an, und vielleicht sollten wir den mal ein bisschen klüger verteilen. Und vielleicht sollten wir den Leuten, die in der Stadt leben und ein Auto haben, aber gar keins brauchen, oder vielleicht zwei oder drei Autos in einem Haushalt haben, vielleicht sollten wir es denen ein bisschen schwerer machen. Und die Leute, die in der Stadt tatsächlich auf ein Auto angewiesen sind, weil die irgendwie Schichtarbeit unter der Woche haben und sonst irgendwie mit dem Nachtbus, keine Ahnung, 9 Stunden nach Hause oder zur Arbeit fahren müssten, oder Leute, die in die Stadt reinpendeln, hier irgendwo parken wollen, oder die aus der Stadt rausfahren und draußen arbeiten oder so, das für die halt noch den Platz zu haben tatsächlich, dass die hier auch noch ein Auto benutzen können, dafür musst du ja irgendwem auf den Sack gehen. Das geht ja gar nicht anders. Genauso ist es bei den Fahrradwegen. Die müssen, es gibt es gibt zu wenige. Es ist, also wenn du mal, ich fahre ja nun ab und zu mal die Schönhauser Allee Richtung Mitte morgens mal lang mit dem Fahrrad. Wenn ich fahre dann eigentlich immer relativ früh, dann merke ich es nicht so krass. Aber wenn ich dann mal so gegen 8 Uhr losfahre oder so, oder gegen 7:30 losfahre erst, dann ist da einfach Stau. Dann ist da einfach richtig krass Stau auf dem Fahrradweg, weil es halt eben, weil halt alle, die hier aus Pankow und Prenzlauer Berg nach Mitte fahren wollen, fahren über die Schönhauser Allee. So. Und auch da musst du einen Ausgleich schaffen. Genauso wie vor du allem, auch einen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz machen musst. Vor allem das Ding ist ja, was auch das auch viele Leute einfach nicht verstehen, ist, es geht ja nicht darum, das Auto komplett aus der Stadt zu verbieten. Das wollen ja nicht mal die Leute von Autofrei Berlin. Da geht es auch nur um Kieze. Sondern was du da machen möchtest, ist ja quasi die Leute, wo man es schafft, die auf ihr Auto nicht so wirklich angewiesen sind, aber gerade aus, weiß nicht, aus so Zeit oder Kostengründen, gerade noch zum Auto tendieren, so ein Angebot zu machen, dass sie sagen, weißt du was, ich bringe das Auto weg, damit die Platz haben, die auf ihr Auto wirklich angewiesen sind. Ich kann total verstehen, dass man, weiß nicht, mit 4 Kids irgendwie das unter der Woche sonst nicht schafft, irgendwie mit dem Auto durch die Gegend zu düsen und Zeug zu erledigen. Aber den will auch niemand das Auto wegnehmen, diesen Nachtschichtlern und whatever, und den ausgedachten Krankenschwestern, die immer in die Diskussion auftreten. Aber nein. Das ist aber genau der Punkt. Also, nee, das machen wir nicht, wir nehmen niemandem das Auto weg. Das sagen dann immer alle. Das ist aber falsch. Man muss sagen, nein, es gibt hier ein Bedürfnis, Autos aus der Stadt rauszukriegen, weil es einfach zu viele gibt. Wir haben einfach nur ein endliches Platzangebot hier und das müssen wir irgendwie verteilen. Und das ist, glaube ich, der Kern, auf den die SPD sich konzentrieren könnte, ist eben das Verteilungsproblem. Es ist Verteilung. Genauso wie es beim Klimaschutz geht es um Verteilung. Du kannst nicht allen sagen, nee, ihr dürft jetzt alle jeder hat jetzt irgendwie, also es muss noch möglich sein, es muss noch bezahlbar sein. Dinge, die auch so ein bisschen CO2 in die Luft pesten, müssen auch sozusagen für Leute mit niedrigem Einkommen bezahlbar sein. Du musst einfach nur insgesamt das sozusagen begrenzen, was ausgestoßen wird. Aber wenn du es einfach nur teuer machst, dann ist es halt so, dass die Armen gar nichts mehr verbrauchen können, gar keinen Spaß mehr haben und am Wochenende nicht mit ihrem Verbrennerauto durch die Gegend fahren dürfen. Aber die Reichen interessiert es halt nicht. Ja, die zahlen einfach das. Genau, da geht's um Verteilung, das sind Verteilungsfragen und da könnte sich die SPD ja mal als Partei des sozialen Ausgleichs aufmachen und versuchen, eine Lücke zu füllen, die, wie ich finde, total da ist. Aber es gibt's hier nicht. Franziska Giffey schielt nur auf ihren möglichen Posten oder den darauffolgenden Posten. Meine Theorie ist so ein bisschen, da könnte ja in den nächsten Monaten so ein Bundesinnenministerin-Posten frei werden. Auf den kann man ja auch elegant hochwechseln wieder. So. Da muss man sich mit diesem Stadtgelümper ja nicht wieder kümmern. Kann sich um richtige Dinge kümmern. Das ist auch meine Befürchtung übrigens, dass das passieren wird. Wenn Nancy Faeser versucht ja in Hessen Ministerpräsidentin zu werden, die hat übrigens gesagt, wenn ich verliere, bleibe ich Innenministerin, aber das würde nicht passieren. Meine Güte. Ich hoffe, dass Olaf Scholz das nicht zulässt. Also das ist ja wirklich komplett bescheuert. Also wenn jemand kandidiert, ja, dann also das ist ja irgendwie, das ist, weiß das nicht, Norbert, was ist denn, Norbert Röckenlohr. Ach, ja, genau. Ja. Also geht gar nicht. Darf man nicht machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sogar Nancy Faeser noch vor der Wahl final übertritt. Also der Druck wird dann irgendwann so hoch sein, dass sie irgendwann im Sommer sagt, so weißt du was, nee, ach, jetzt konzentriere ich mich doch voll auf die Hessenwahl und dann tritt sie zurück und dann ist da Platz für Giffey. So. Das könnte sogar noch schneller passieren, als wir das erwarten. Und hier in Berlin ja hat sich die SPD scheinbar ausgehofft, weiß nicht, irgendwelche super Senator aufzustellen. Hauptsache, man kann irgendwie weiterhin das Bauressort belagern, damit es irgendwie Spenden weitergibt von der Immobranche. Dass auch jemand wie Andreas Geißel, einfach die Inkompetenz in der Person, so viele Sachen hat er zu verantworten und er wird einfach durchgereicht. Da möchte ich widersprechen. Ich halte ihn nicht für inkompetent. Ich halte den aber für politisch verantwortlich für ganz viele Sachen, die passiert sind und ganz viele Sachen, die inkompetent bearbeitet wurden. Wie unter anderem die Wahl. Die Wahl, und da muss man, der U2-Tunnel, alles. Also es ist wirklich, da muss man dann einfach den Hut nehmen und politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Und dann ist es halt schade, weil jemand geht, der vielleicht Verwaltung auch führen kann. Das ist zumindest das, was ich immer wieder lese und höre auch. Von Leuten, die da ein bisschen enger dran sind, der schafft das, den Laden ganz gut zu organisieren. Aber dann ist es eben so, da muss der gehen. Dafür ist es da. Und wenn die Leute nicht gehen, die dafür sowas verantwortlich sind, dann gibt's halt auf den Sack. Ja. Es kann doch nicht sein, also jetzt mal, jeder weiß, dass die Wahl von den Bezirken organisiert wird und dass du als Innensenator in Berlin nicht die größten Eingriffsmöglichkeiten hast, weil diese ganze Stadtorganisation, die Verwaltungsorganisation schon ein bisschen eigenartig ist. Dennoch ist er halt einfach der Letztverantwortliche und da muss auch sagen, Wahl war scheiße gewesen, da gehe ich halt, Tschüssikowski. Und weil er es nicht gemacht hat, sagen natürlich auch alle, sag mal, hackt's oder was. Vor allem das der Großteil der Ursachen war ja auch dieser parallel stattfindende Berlin-Marathon. Wer ist dafür verantwortlich? Ach ja, der Sportsenator Andreas Geißen. Ja. Na, gehört sich ein Glühstrumpf. Naja. Apropos hier, das soll ja auch jetzt schwarz-rot angehen, die Verwaltungsreform. Das ist auch so ein Thema. Es ist diese Stadt, wie die organisiert ist, einfach absurd. Also, diese Stadt möchte halt gleichzeitig Bundesland sein. Und aber gleichzeitig soll alles schön lokal sein und wie so eine Stadt funktioniert. Anstatt das einfach mal jetzt einfach, entweder sind wir ein Bundesland oder wir sind eine Stadt, aber beides geht scheinbar nicht gleichzeitig. So. Nein, das geht schon, wenn du es tatsächlich klassisch aufbauen würdest, wie es in Bundesländern aufgebaut ist. Ja. Also wenn du wirklich die einzelnen Gemeinden hier ermächtigst, über ihre Gemeindestrukturen alleine zu entscheiden. Genau. Nur, wenn du halt eben den Bezirk Pankow seine Bezirksstraßen dann machen lässt, oder nennst du es halt Gemeinde Pankow oder was, ist ja auch egal, wie es dann heißt. Und daneben aber, dann hast du irgendwie schön ausgebaute Straßen und dann übernimmt Mitte, wenn du irgendwie über die Bornholmer Brücke fährst oder so, Bornholmer Straße über die Böse Brücke fährst, dann ist die Straße wieder scheiße. Das ergibt alles keinen Sinn. Das merkt man ja ganz schnell. Genauso wie es auch bei den Schulen keinen Sinn ergibt. Weil die sind ja halt, das sind ja Städte, die Stadt an Stadt an Stadt liegt. Also da muss man schon ein bisschen an, man könnte es aber so machen. Es ginge schon, glaube ich. Gleichzeitig ist der FDP-Vorschlag, einfach die Bezirke komplett abzuschaffen, auch ganz lustig, weil ich möchte mal sehen, wie hier irgendwie unsere Weltpolitiker im AGH, die sich ja mit so einem ganzen kommunalen Scheiß ja gar nicht beschäftigen wollen, plötzlich dann über so Baumnamen, Kataster, Straßennamen abstimmen sollen, wenn man sich, weiß nicht, mit so coolerem Scheiß beschäftigen kann, als so Landespolitiker. Das ist einfach ich kann übrigens nachvollziehen, dass man als SPD keinen Bock drauf hat, eine Koalition im Streit weiterzuführen. Ja. Und dass man sich ja hofft, dass es vielleicht mit der CDU besser geht, weil es nur eine Partei ist, die man ansprechen muss. Aber war der Konflikt in Rot-Rot-Grün mit, der Konflikt war auch tatsächlich nur mit einer anderen Partei. Die Linken haben sich ja relativ aus allem immer versucht rauszuhalten. Die haben auch ein abgegrenztes Bereich. Das ist ja immer, also wofür die Senatorinnen der Linken sind ja auch in so Bereichen, wo auch die anderen Parteien einfach nicht reinregieren müssen, groß. Also Soziales und Kultur, who cares? Die können ihr Ding vor sich durchziehen. Meinetwegen können wir auch sagen, es knatscht zwischen SPD und Grünen, okay. Also die Sehnsucht nach Arbeit ohne Reibung kann ich nachvollziehen, ich halte es trotzdem für falsch. Ich möchte nur eine Sache, über die möchte ich nochmal sprechen. Die CDU hat ausweislich der Presseberichte, die wir so studieren konnten, im Prinzip sämtliche inhaltliche Themen komplett geräumt. Komplett. Ja, es gibt ja nur ein Ziel. Ein Spandauer muss Bürgermeister werden von Berlin. Das ist deren einzige politische Botschaft. Ein Spandauer muss eigentlich diese Stadt regieren. Denn also man hat dann ja irgendwann, hat Rot-Rot-Grün es ja geschafft, sich irgendwie einig zu werden über so eine Art Vergesellschaftungsrahmengesetz, nennen sie es, glaube ich, oder so. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss, das können wir machen und dann schustern wir das den landeseigenen Baugesellschaften zu und so weiter und so fort. Also alles ein bisschen komplexer, als es hätte sein müssen, aber am Ende hat man sich irgendwie geeinigt. Die CDU natürlich. Enteignung geht gar nicht, Vergesellschaftung schon überhaupt nicht. Was haben die jetzt in den Sondierungen gesagt? Ja, nee, ist klar. Ihr habt euch jetzt drauf geeinigt. Das ist ja auch, ihr hattet da was mit Volksentscheid zu tun. Hattet ihr auch eine schöne Kommission? Wozu die Arbeit schlecht reden? Ja. Genau, also ne, eine Kommission und wir wissen, wir gibt ja schon den ersten, beim ersten Vorschlag haben die ja schon gesagt, ja, theoretisch rechtlich wäre das möglich. Und wenn jetzt das Gesetz auch, wenn die Kommission sagt, ne, das passt schon, dann gehen wir mit. CDU? Wo? Okay, crazy. Dann, CDU hat vor der Wahl gesagt, ja, wir müssen auch mal dringend über die gebührenfreie Bildung reden. Kann ja nicht sein, dass hier die Krankenschwester, die Bildung des Kindes, des Chefarzts bezahlt. Wo kommen wir denn da hin? By the way, tut sie nicht. Aber ja, natürlich, aber das ist, haben sie gesagt. Ja. In den Sondierungen kein Wort mehr davon. Ah, nee, Bildung, da können wir auch nicht ran, wenn die SPD kommt, irgendwie, dann wissen wir ja, das ist ihnen wichtig, können wir nicht, ja, räumen wir, ist egal, behalten wir bei, passt schon. Silvesternacht? Waren wir so ein bisschen rassistisch unterwegs mit diesen Vornamen und so? Ja, wir entschuldigen uns öffentlich dafür. Was ist da los? Die machen, die räumen alles. Selbst das Innenressort soll scheinbar an die SPD gehen und so nach dem Motto. Okay, was, also. Ja, Geißel kann bleiben, na klar. So. Es ist diese Partei. Also, Kai Wegner hat die CDU auf Kai Wegner zugestellt. Das ist seine letztmögliche Chance, jetzt Bürgermeister zu werden. Es gab jetzt schon vor dieser Wahl, vor der 21er Wahl, gab es Bestrebungen, Jens Spahn hier reinzupacken. Aus der Bundespartei. Aus den ja, natürlich. Also es gab aus den Ostbezirken der CDU, die keinen Bock mehr auf diese Westenmiedrigkeit haben, auf wie die Kai Wegner steht, gab es die Sehnsucht, okay, die CDU muss jetzt mal muss mal Großstadtpartei werden und wer ist dafür besser als ein korrupter, schwuler Mann? So. ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Weil wenn er dann irgendwie regierender Bürgermeister geworden wäre, hätte er sich wahrscheinlich die Villa im Grunewald doch noch weiter leisten können. Schade. ja, und es gab da echt Beschreibungen. Kai Wegner hat sich da echt mit Haaren und Füßen gegen durchgesetzt und diese Partei ist komplett auf ihn jetzt zugeschnitten. Und es ist vollkommen logisch, dass die CDU jetzt Bürgermeisterpartei werden möchte. Und das reicht denen dann auch. Weil das ist dann, Kai Wegner hat alles reicht, er ist Bürgermeister von Berlin geworden. Und wenn das so stimmt, ja. wenn die das auch tatsächlich, also ich würde denen ja keinen Zentimeter über den Weg trauen, ja. Aber wenn die das tatsächlich so machen, also was? Ich fand das so absurd, ich habe es gar nicht richtig glauben können, ja. Aber es gibt nicht nur eine Quelle dafür, dass die CDU komplett alle Themen geräumt hat. Was macht eigentlich Sebastian Chaya gerade? Schwelgt er in diesen Baustellenabsperrungen, die er von der Friedrichstraße geklaut hat. Ich glaube, der hat ja so ein Bezirke-Puzzle, hat er fertig gemacht und malt er jetzt alle in gleicher Farbe an und stellt sich dann vor, dass es geschafft hat, die Bezirke abzuschaffen. Bin ich froh, dass diese Partei bei dieser ganzen Nummer einfach komplett unter die Räder gekommen ist. Ah, wie schön. Ja, die FDP ist tatsächlich noch immer in Berlin. Das ist, wir sind ja gerade so ein bisschen Überleitung, Verkehr, Bund, FDP. Auch in Berlin eine absolute Witzpartei. Deren ganzen Kampagnen waren ja aus Fraktionsgeldern bezahlt, wo alle schon sagten, so, es ist rechtlich sehr, sehr grenzwertig, was ihr da gerade tut. Tegel, Friedrichstraße, nur Loser-Themen die ganze Zeit am Bearbeiten. Der Chaya stand sich da auf der Friedrichstraße so richtig dumm und dämlich, auf der Straße, wo auch wirklich niemand hin möchte. Das Einzige, was die Leute ja wirklich wollen, wie du sagst, durchfahren. Dennis, da will ich mit meinem Kombi hinfahren, über den Parken, um da einzukaufen in der Galerie Lafayette. In dieser Galerie Lafayette, ja genau, whatever. Früher war ich so oft in der Friedrichstraße einkaufen mit meinem Auto. Ich habe da so gerne geparkt. Ja. Es war günstig, es gab immer Parkplätze. Es war toll, es war ein Traum. Es war ein Paradies für Autofahrer, dort einkaufen zu gehen. Ganz, ganz klasse. Ab und zu gibt's da auch noch eine kleine Tiefgarage, kann man so, oder auch im Parkhaus kann man sich schön reinstellen. Also total super, ist alles wie ich. Es war so schön. Und jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Die armen, armen Einzelhändler. Es tut mir so leid. Es ist einfach wirklich die hässlichste Straße Berlins. Es tut mir leid. Und aus dieser Konsequenz, dieser Kassenwahlschlappe, hat ja der zu traurigerweise 160 Liter Wein verurteilte Wolfgang Kubicki, darunter wird er noch Jahre leiden müssen, so viel Wein trinken zu müssen, ja, verkündet, ab jetzt FDP pur, der Habeck kann sich gehackt legen. Denken wir so, war das nicht eure Erzählung schon nach den anderen beiden verkorksten Wahlen, dass jetzt einfach nur FDP pur gilt? Die FDP blockiert schon seit die Koalition steht alles, was irgendwie einigermaßen mit Verstand geplante Politik ist. Alles, Kindergrundsatzung blockiert. Wir streiten und jetzt vor allem im Verkehr. Jetzt fangen natürlich die FDP-Leute an. Einerseits Christian Lindner, der schielt auf 2024 und sagt, Schuldenbremse muss wieder eingehalten werden. Bist du bescheuert? Sie sind immer noch in Multikrisen unterwegs. Wir haben eine. Er ist wahrscheinlich bescheuert, das muss man so sagen. Und er hat auch vieles einfach nicht verstanden. Er ist nur zu eitel, sich überhaupt Gedanken drüber zu machen, ob er auch mal was falsch verstanden haben könnte und sich eventuell zu korrigieren. Ja. Und Geld ist da für Superabschreibungen, die er einführen möchte. Er möchte den Steuertarif nochmal anpassen, sodass wohlhabende Menschen noch weniger Steuern zahlen im Vergleich. Weil das ist ja die arbeitende Mitte der Gesellschaft. Der klingt einfach genau wie Friedrich Merz 1998. Leipziger Programm der CDU 2004. Das war 2004, genau. Genau. Ja, stimmt, Friedrich Merz, wir waren ein bisschen später. 2004, ja. Genau so klingt das. Und keinen Schritt weiterentwickelt, gar nicht. Das Einzige, was er wieder hat, sind ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Ja. Nach der komischen Transplantation. War der auch in Ungarn? Deutsche Qualität, ungarischen Preisen? Ja. Weiß man nicht so genau. Mutmaßlich. Oh Gott, das, alles justiziabel. Nicht, dass er in deinen DMs slidet noch. Ja, aber das ist halt, denk mir so, what the fuck ist hier los? Also es ist halt, selbst diese Nummer mit dem Soli war ja ganz lustig, wo er seine Beamten dann zurückgepfiffen hat, die ja irgendwie das verteidigen sollten von dem Bundesfinanzhof. Und das Bundesfinanzhof dann hat trotzdem entschieden, nee, der Soli ist eigentlich okay. Also macht ja Sinn. Das ist ja, so eine Einheit dauert ja auch ein bisschen, braucht noch ein paar Jahre. Und der Lindner war ja, der hat wahrscheinlich neues Keller, musste er auslegen mit seiner Wut. Echt. Und es kam so eine komplett verschnupfte Pressemitteilung. So, naja, das Urteil nehmen wir jetzt zur Kenntnis und wir warten dann auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Bundesverfassungsgericht wird das vielleicht nicht mal annehmen, das Thema. Weil sie so, nee, also, wozu sollen wir da was groß sagen? Nee, doch, die haben doch schon Verhandlungen terminiert, oder nicht? Ah, okay. Hätte fast vermutet, oder ich weiß es nicht, müssen wir es mal gucken. Sagen wir einfach mal mutmaßlich. Er hat auch einfach überhaupt keinen Humor, ne? Er ist total. Also ja, ganz, ganz, ganz schlimmer Typ, finde ich. Muss man wirklich sagen. Ich finde ihn auch ganz, weiß nicht, über Kubicki kann man immer noch lachen und da könnte man sich vorstellen, dass wenn man mit dem einfach saufen geht, wäre der Abend bestimmt lustig. Und das stelle ich mir vor. Wahrscheinlich, Kubicki ist ein wunderbarer Saufpartner. Also das kann er. Aber Christian Lindner, kennst du das von der Heute-Show, als die irgendwie. Ach genau, diese Eröffnung des Energy-Terminals in MacPom. Ja, da gibt's so Memes davon, wie der. Genau, und Christian, die Heute-Show war da. Gelber Warnjacke. Und das, ja, genau, und dann gibt's, aber dann hier spricht da dieser, wie heißt denn dieser nicht Lutz van der Horst, sondern sein Kompagnon, dieser, der aussieht wie 12. Ja, genau, ich weiß, wen du meinst, ich habe den Namen vergessen. Ja. Genau den. Und der spricht dann mit Christian Lindner und spricht ihn an und sagt, hey Lindner, was machen Sie hier denn? Gar nicht auf Sylt? Sind sie gar nicht, haben sich verflogen? Wollten sie nicht eigentlich nach Sylt? Und Christian Lindner steht da und grinst einfach nur. Also so richtig und, also es sieht einfach komplett dumm aus. Man sieht, er hasst alles daran. Ja. Er ist auch zu dumm, um noch einen lustigen Spruch zu machen. Das kriegt er auch nicht hin. Und er versucht es mit so einem richtig schlechten Grinsen alles zu überspielen. Das ist richtig und es geht sekundenlang awkward silence. Und ein grinsender Finanzminister, das ist wirklich alles daran macht mir körperliche Schmerzen, wenn ich das sehe. Und jetzt, die FDP hat sich jetzt entschieden, sie geht ja jetzt komplett in den Kulturkampf rein. Es gibt jetzt eigentlich nur für die FDP zwei Themen. Schuldenbremse, Autos. Das Auto muss auf Biegen und Brechen, das Verbrennerauto ist jetzt der heilige Grat der deutschen Nation. Wenn das Verbrennerauto fällt, fällt die FDP. Deswegen, das ist jetzt synonym. Das ist unsere Mission. Und darauf wird jetzt alles. Das ist Freiheit. Alles. Das ist genauso wie auf der Autobahn 390 fahren. Das ist alles Freiheit, Dennis. Ich möchte 390 durch die fucking Friedrichstraße, um dort entspannt einkaufen zu gehen. Das ist meine Freiheit. Ja, schön zu parken, genau. Das Ding ist, die E-Fuels. Es ist ja jetzt verschoben worden, die Abstimmung wird verschoben, denn Deutschland hat ja gesagt, ja pass mal auf, wenn ihr Verbrenner ab 2035 verbieten wollt, liebe EU, dann kriegt doch mal raus, was ist denn, also irgendein Prüfauftrag hatten die erteilt. Ja, hat genau, die Kommission also, nicht umgesetzt. Na, um mal zusammenzufassen, also der Vorschlag sagt ja vor, das ist ja nicht mal ein Verbrenner aus, sondern was die EU ja beschlossen hat, relativ technologieoffen, eigentlich für die FDP super, hat nur gesagt, ja der Flottenverbrauch muss bei 0 Gramm CO2 sein in dem Jahr. Wie das Industrie löst, ist uns egal. Da steht ja nicht drin im Gesetz, dass es nur noch Elektro geht. Das steht einfach nur 0 Gramm. Das ist sehr technologieoffen. Das könnte. Aber wenn du halt ja. Ja, aber es ist halt, aber da merkst du halt, dass, weißt du, woher der Vorschlag kam damit? Aus der Renew Europa Fraktion. Und das ist die liberale Fraktion, wo die sogar Memes gemacht haben, wie die bescheuerten Verbrennerjünger alle bekloppt seien. Wer hat dagegen gestimmt? Die deutschen FDP-Abgeordneten. Selbst eine eigene Fraktion ist mal komplett isoliert in Europa. Und es gab dann diesen Prüfauftrag, dass man halt wenigstens die E-Fuels vielleicht sagen kann, naja, für so große Fahrzeuge, Krankenwagen, Müllwagen, so städtische, kommunale Fahrzeuge, um es mal grob zu finanzieren, zu fassen, ob man vielleicht die noch irgendwie mit E-Fuels retten kann, weil Umrüstung teuer, die sind lange beschafft, whatever. Und ich kann das sogar, da möchte ich mich mal outen, ich kann das sogar verstehen. Ich kann das sogar verstehen, dass man das sagt. Ja. Das große Aber ist aber, und das muss man nennen, das nennt die FDP nie, es ist einfach dermaßen unrealistisch, dass das funktionieren wird. Und zwar völlig egal, was für Technologien wir noch entwickeln und wie geil das alles wird. Was du nämlich bei E-Fuels machen musst, ist, du musst irgendwie Primärenergie, hier Wind, Wasser, Strom, Sonnenstrom musst du dir kriegen. Da musst du aus diesem Strom musst du dann aus dem Wasser vielleicht, aus der Luft dir irgendwie CO2 popeln oder was auch immer. Du machst Wasserstoff, genau. Und dann musst du das... Genau, und dann kannst du das irgendwie, dann machst du das über andere Prozesse, verlängerst du dann die ganzen Moleküle und dann machst du daraus irgendwie so Alkohol, erstmal machst du Wasserstoff, genau, dann holst du CO2 aus der Atmosphäre und dann machst du da so lange Kohlenwasserstoffketten draus und so weiter, veredelst das dahin, bis du so ein E-Fuel hast. Und jetzt gehen wir gar nicht mal drauf ein, dass die meisten Verbrenner, die es jetzt gibt und auch die es wahrscheinlich bis 2035 geben wird, überhaupt nicht mit 100% dieser E-Fuels laufen werden können, weil nämlich gar nicht so langkettige Dinger und so weiter. Da gehen wir, das tun wir einfach so, als könnte man die zu 100% da reinschütten und dann läuft das. Dann hast du erstmal Strom aufgewendet und hast Wasserstoff gemacht. Dabei hast du immer einen effizienten, also du kannst ja nur einen gewissen Effizienzgrad. Du hast immer einen Energieverlust, einen Reibungsverlust. Dann machst du die zweite Stufe. Du babst das auch nochmal CO2 zusammen. Da hast du schon wieder einen Effizienzverlust. Und dann packst du das in einen Verbrennungsmotor, der einen Wirkungsgrad von 30% hat. Das Auto, das du mit einem Verbrennungsmotor fährst, das beheizt die Umwelt mehr, als dass es dich nach vorne bringt. Ja. Es ist einfach ineffizient. Ja, und damit unwirtschaftlich. Und genau, das ist der Punkt. Und damit unwirtschaftlich. Und deshalb ist es einfach, und das halte ich für demokratietheoretisch auch komplett fragwürdig, deshalb ist es einfach auch eine Lüge der FDP, so zu tun, als könnte das die Rettung sein. Wenn das die Rettung wäre, E-Fuels gibt es ja heute schon. Das Einzige, was wohl nicht erlaubt ist, ist quasi 100% E-Fuels, aber du darfst ja E-Fuels zumischen schon die ganze Zeit. Wenn das ja so gut wäre, dann hätte das doch die Wirtschaft doch schon längst gemacht. Aber die bleiben genau auf ihren Shell und BP bleiben auf ihren E-Fuels ja sitzen. Die kauft ja keiner ab, weil die sauteuer sind. Das kaufen ja nur die Leute, die dazu irgendwie aus irgendeinen rechtlichen Gründen verpflichtet sind. Für die ist es angeboten, weil die quasi, den kannst du das Geld abnehmen dafür. Ganz genau. Und das Einzige, was du machen kannst, oder was viel effizienter ist, natürlich den Strom einfach direkt, ja, in eine Batterie zu pumpen. Genau. Und dann hast du viel weniger Verluste und dann daraus das Auto antreiben lassen. Und wenn du unbedingt was haben willst, wie irgendwie so ein LKW, wo du nicht so riesen Batterien reinpacken willst, weil das vielleicht ja auch wirklich tatsächlich ein bisschen fragwürdig ist, wie Batterien hergestellt werden und so. Wobei das jetzt besser wird. Solange wir noch nicht auf diesen komischen Graphenbatterien unterwegs sind, ist alles ja irgendwie ein bisschen fragwürdig. Wäre jetzt hier Natriumbatterien hier, das erste chinesische Auto, billiger, funktioniert. In 5 Jahren werden wir gar nicht mehr mit Lithium-Akkus durch die Gegend fahren, sondern mit diesen Dingsi. Ja, gehupf wie gesprungen, Natrium, ja, musst du auch irgendwo aus der Erde buddeln, so, das ist jetzt auch alles nicht so, ne, das ist schon Eingriff in die Natur. Da ist fucking Salzstreuer drin. So, aber ne, was ich nur sagen will, ist, ja, für diese Möglichkeiten kann man auch einfach, oder für diese Anwendungsfälle, kann man auch einfach die Energie, die man gesammelt hat, eben einfach nur, macht man nur den ersten Schritt. Nämlich man baut die Scheiße in Wasserstoff um. Genau, und baut einfach Wasserstoffmotoren ein, genau. Genau, und baut Wasserstoffmotoren. Was sowieso gemacht werden muss, Wasserstoff in großem Stil produzieren, weil die Industrie irgendwie verfeuerbares Gas braucht. Ja, die müssen gerade von ihrem blauen Wasserstoff auf den grünen Wasserstoff kommen. aktuell. Es ist einfach komplett, ja. Es ist die lügen einfach, diese ganzen Dumpfbratzen, die sie damit ansprechen wollen, den lügen sie einfach komplett ins Gesicht. Und das halte ich wirklich für fragwürdig. Und ich verstehe nicht, was die FDP da vorhat, was die umtreibt. Es ist eine Politik der Kurzfristigkeit. Man hofft sich damit, die nächste Wahl zu retten und den nächsten Posten. Und die ganzen Leute denken einfach nicht, die denken ja nicht mal bis zur übernächsten Wahl. Wenn das noch wenigstens das wäre, wäre so ein bisschen, nee, das ist einfach nur, wie können wir schaffen, dass wir im nächsten Bundestag nicht rausgewählt werden? Das ist die einzige Logik, die dahinter steckt. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass unser Parteiapparat nicht wieder ein zweites Mal zusammenfällt wie nach Schwarz-Gelb? Wofür ich komplett was übrig hätte übrigens, ja. Wenn die sagen würden, pass mal auf, nee, E-Fuel soll schon mit drin sein, weil das soll auch für uns Net-Zero-mäßig ja. an Start gehen, das soll dann nachher der Markt regeln. Übrigens, es sieht so aus, als würde das sehr teuer werden und kein Sau braucht diesen Dreck, aber wir wollen es drin behalten. Ja. Das fände ich nachvollziehbar, das ist eine Position, die man gut einnehmen kann. Ja. Aber die belügen halt diese, ja, ich will meinen 12-Zylinder-Weiherfahren-Fraktion, belügen die halt komplett. Ja. Und diese Sekte, dieses Auto, Verbrennerauto, das wirkt sich gerade auf alles, strahlt das hier ab. Wir haben ja eine Riesendiskussion gerade über diesen Deutschlandtakt, weil eine Sache möchte ich noch sagen, ja. Bevor du mit dem Deutschlandtakt anfängst und ich dann Gelegenheit habe, noch ein zweites Bier zu trinken, weil ich nicht zu Wort komme. Diese Verbrennersekte, wie du sie nennst, ja, hat sehr viel gemein mit so Schusswaffenleuten. Ja. Denn man muss ehrlicherweise sagen, ich find's auch geil. Ich find's geil, wie so ein Sportwagenmotor klingt. Ich find die Technik auch geil. Ich find auch, dass Benzin gut riecht. Ich weiß halt, dass das alles so niedere Instinkte sind und dass das halt irgendwie uncool ist. Genauso wie mit Waffenschießen bestimmt auch geil ist und Spaß macht. Wie man vielleicht weiß, wenn man schon mal mit einem Luftgewehr auf irgendwas geschossen hat oder bei so Schützenvereinen mal so bei irgendwelchen, was weiß ich, Preisschießen mitgemacht hat oder so. Ist schön, macht Spaß, man sollte sich aber bewusst sein, dass das totaler Käse ist. Irgendwie finde ich das sehr stark vergleichbar. Und was dem Ami sein Revolver, ist halt dem Helmut sein Sechszylinder. Ja, am besten noch manuell, weil man hier in der Schraubkiste wühlen möchte den ganzen Tag. Weil das sonst genau, kein schon selber schalten. Ja, genau, das ist Fahrspaß. Ja. Wenn man in der Stadt im Stop and Go steht und ständig vom ersten in den zweiten, im zweiten, ersten in den zweiten, zweiten, nee, ersten. Ständig einfach nur anfahren muss und die Kupplung verschleißt. Ja. Oh ja, das, also, da sind wir kurz bei der Fahrschule wieder. Also, ich persönlich habe das Fahrschulauto wahrscheinlich ruiniert mit meinem Rumgekupple. Schon jetzt. Bin ich mir sehr fest überzeugt von. Boah, was für ein dummes Ding eigentlich. Aber unter diesem Ganzen wird einfach gerade alles zementiert. Wir haben jetzt diesen großen Konflikt. Wir müssen ganz viel Eisenbahninfrastruktur bauen. Es gibt einerseits das politische Ziel, Verdoppelung der Fahrgastzahlen. Zweitens haben wir eine Klimakrise. Wir wollen die Leute von dem Auto wegbekommen und zu mehr, wie es so schön modern heißt, Shared Mobility so hinbekommen. Und die Eisenbahn ist das perfekte Verkehrsmittel seit 150 Jahren dafür, ganz viele Leute von A nach B zu bekommen. Pünktlich und sicher. Der Kaiser wusste es. So. Und das müssen wir jetzt massiv ausbauen. Es gab diese schöne Idee des Deutschlandtaktes, weil du möchtest. Was ist das denn überhaupt, Dennis? Erklär das doch mal. Man liest jetzt überall Deutschlandtakte, aber was ist das? Was steckt dahinter, Dennis? Was macht das mit dir? Dahinter steckt der integrale Taktfahrplan. Der integrale Taktfahrplan sagt, dass du Knoten hast. Und im Prinzip ist so ein bisschen so, du kommst zum Beispiel, wir haben den Bahnhof A und das ist ein Knoten zur Minute 0. Das heißt, alle Züge aus so allen Verkehrsrichtungen kommen so ein paar Minuten vor 0 an. Dann kannst du da umsteigen, wechseln, whatever, und nach 0 fahren die Züge wieder los. Das ist ein integraler Taktfahrplan, dass du quasi so Knoten hast, wo Verbindungen so gelegt werden, dass du kurze Umsteigeverbindungen hast, also zeitlich kurze Umsteigeverbindungen, die stabil sind und dass du von Knoten zu Knoten fahren kannst. Das ist der integrale Taktfahrplan. Die Schweiz zieht das seit ihrem Bahn 2000 Projekt so richtig durch. Die haben da quasi alles, die ganze Verkehrsinfrastruktur darauf ausgelegt. Und Seist, und wenn dafür notwendig war, für 2 Minuten, um quasi 2 Minuten rauszukohlen, damit ein Knoten stabil ist, dass eine Verbindung möglich ist, haben die Hunderte von Millionen von Franken in den Boden gesetzt, um da 2 Minuten rauszuholen. So wichtig war das. Weil das dafür sorgt, das merkst du in der Schweiz, wie bequem und entspannt du da durch die Gegend fahren kannst. Du hast keine Anschlussangst. Selbst wenn eine halbe Stunde später kommt der nächste Zug, who cares? Anschlüsse funktionieren, du kannst es denken. Das ist der integrale Taktverplan. Das Ganze heißt in Deutschland Deutschlandtakt. Es gab mehrere Gutachterentwürfe. Es gibt jetzt einen finalen Gutachterentwurf mit einem quasi Zielfahrplan. Und der Zielfahrplan definiert halt, wo die Knotenpunkte sind, was sind so die Verbindungen, halbstündlich dahin. Du kannst quasi, Berlin ist zum Beispiel ein Vollknoten, das heißt, alle 15 Minuten passiert irgendwas. Du hast andere Knoten, die zum Minute 15, was sind das alles schön definiert. Daraus abgeleitet ist einmal, was brauchen wir an Fahrzeugen, müssen wir kaufen, um das zu erreichen, weil für bestimmte Strecken sind 300 km/h notwendig, deswegen brauchen wir auch 300 km/h Fahrzeuge, von denen wir gerade zu wenig haben. Und da drin ist auch eine Infrastrukturliste definiert. Zu sagen, so, okay, wo müssen wir überall ausbauen, dass wir diese Verbindung halten? Dass wir zum Beispiel von Hannover nach Hamm in der Zeit kommen, dass beide Knoten funktionieren. Da müssen wir da irgendwie plötzlich 12 Minuten rausholen. Und das ist in dieser Infrastrukturliste definiert. Die Infrastrukturliste hat einen Wert von ungefähr 55 Milliarden Euro, was wir machen müssten, um diesen Deutschlandtakt umzusetzen. Außerdem gab es das große End- und Zieldatum Deutschlandtakt Dezember, Fahrplan, großer Fahrplanwechsel Dezember 2030. Dann sollte der Deutschlandtakt an den Start gehen. Das war das politische Versprechen zumindest der Vorgängerregierung. Dass dieses Datum nicht zu halten war, war eigentlich allen klar, deswegen ist das nicht so schlimm. Nur, jetzt gab es eine ZDF-Doku, wo sich der parlamentarische Staatssekretär der FDP im Bundesverkehrsministerium, der Michael Thorner, gesagt hat, naja, das ist ja so ein Projekt über die nächsten 50 Jahre. Und wollte sich irgendwie nicht sagen, und es ist 2030, ja, wird schwierig, wir müssen ja erstmal hier Generalsanierung und überhaupt und Geld, bla bla bla bla. Daraus hat das ZDF natürlich gemacht, vielleicht ein bisschen populistisch, ja, Deutschlandtakt auch 2070 verschoben. 2070, das ist wirklich weit hin. Da ist Wolfgang Wissing 100 Jahre alt. Da werde ich schon Rente beziehen, hoffentlich. 2070. Es wäre richtig traurig. Du hast ja auch Volker Wissing gestern ein langes und gesundes Leben gewünscht, dass er den Deutschlandtakt noch erleben kann. Ja. Ich glaube, der nimmt sich einfach einen Tag vorher das Leben. Ich glaube, der will das gar nicht sehen. Oh Gott, jetzt haben die Kommunisten gewonnen und schraubt sich die Kugel ins Hirn. So. Konsequenterweise müsste man jetzt, so wie die Schweiz, in so einen Modus kommen des ständigen Bauens. Es gibt in der Wikipedia so eine Liste der Schweizer Bahnprojekte. Und die denken immer in so 10 bis 15 Jahren so und sagen so, ja, jetzt hatten wir Bahn 2000, dann gab es, gerade sind sie in der Need-Phase, also der Near oder irgendwie Alpentraversen, Gedöns, Gelaber, Geschiss. Auf jeden Fall bauen die ständig auf. Deshalb haben sie ihre Bauindustrie auch darauf ausgelegt. Die haben einfach Kapazitäten, sie sind ständig im Bauen, es gibt eine Vorplanung, es ist schon klar, welche Projekte in diesem Zeitraum kommen, es gibt schon eine Grobplanung für den Zeitraum darauf. Bis 2045 wissen sie, was sie ungefähr machen wollen. Entsprechend kann da auch die Industrie, Maschinen, Personal, alles, was man so braucht, einfach auch vorhalten. Weil du kannst ja keinem Bauunternehmer der freien Wirtschaft sagen, weißt du was, stell jetzt irgendwie tausende von Mitarbeitern an, kauf diese Spezialmaschinen, und wenn rauskommt, nee, wir bauen aber auch gar nichts. Das ist ein großes Wehklagen der Bauindustrie gerade, dass sie halt nicht planen können mit dem Scheiß. Und anstatt jetzt in diesen Modus zu kommen, weißt du was, wir haben folgende Projekte, das sind unsere 55 Milliarden, die holen wir uns jetzt, packen wir, oder holen, weiß nicht, 70 Milliarden, gründen eine Infrastrukturgesellschaft, die deren einziges Ziel ist, in den nächsten 10 Jahren die Deutschland-Takt-Projekte umzusetzen. Man das hat ja auch 100 Milliarden für die Bundeswehr gefunden, ne? Wirkt. Das ist, vor allem, das ist billiges Geld. Das investieren wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Kinder oder so Gedönsthemen, sondern das wird in Beton gegossen. Weißt du, wie die ganzen Lebensversicherungsgesellschaften, die lieben Betongeld. Die würden uns diese Anteilsscheine aus den Händen reißen, wenn da irgendwie, weiß ich, auf dem Coupon 1, 2, 3% stehen, Zinsen. Das Geld hätten wir innerhalb von Tagen zusammen. Als Schattenhaushalt, als sogenannter Schattenhaushalt. Aber nein, die FDP, keine Schattenhaushalte mehr, keine Schuldenbremse. Und das wird jetzt alles weggeworfen. Da hast du gleichzeitig so Typen wie diesen Frank Schäffler, der komplett einfach auch durchgedreht ist. Das ist, by the way, der Typi, der hier mit den ganzen Euro-Rettungspaketen immer ständig geklagt hat und komplett wahnsinnig ist. Der hat noch ein ganz persönliches Pet-Pief, der will dieses Neubauprojekt Hannover, Hamm-Bielefeld verhindern. Und hat ja schon gesagt, nee, ja, wir haben gar kein Geld für Neubaustrecken. Lass mal, wir müssen erstmal die Kapazität jetzt erhöhen durch Digitalisierung und so Bullshit. Ah! Ich dachte, Infrastruktur ist so wichtig. Ich dachte, Infrastruktur ist total wichtig. Aber es hat kein Asphalt, fahren keine E-Fuels drauf. Ja, und jetzt Die FDP ist wirklich, muss man wirklich sagen, die FDP ist so eine groteske Witzpartei. Absurde Scheiße, die abziehen. Komplett bescheuert. Vor allem von vorne bis hinten. Ja. Da ist, ich sehe nicht kein einziges. Selbst Buschmann dreht langsam durch und will Videoaufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen irgendwie durchbrennen. Keine Ahnung. Kein einziger Funke Hoffnung in dieser. Also finde ich es einfach nur Gaga. Und jetzt ideologiegetriebene rechte Identitätspolitik. Überall. Jetzt wird das halt erpresst, weil die Grünen sagen halt zu Recht, naja, also unser Prio sollte halt jetzt Schiene sein und der Halt der Autoinfrastruktur. Sie sagen, die Grünen sagen ja nicht mal, reißt alle Autobahnen ab, sondern die Grünen sagen so, nee, weißt du was, wir müssen jetzt keine neuen Autobahnen bauen, wir sollten die sehr gut in Schuss halten, wir haben einfach einen riesen Rückstau, wir müssen irgendwie hunderte von Autobahnbrücken mal ersetzen, da ist das Geld sehr, sehr gut investiert, wir müssen ja die Infrastruktur erhalten, die wir haben, weil die haben wir mit teuer Geld schon gebaut. Aber die FDP, nee, wir müssen neue Autobahnen bauen, neue Autobahnen, 100, den ganzen Scheiß. Und jetzt erpresst die sich jetzt irgendwie bei dieser ganzen Nummer, der erste Koalitionsausschuss wurde schon wieder verschoben. Oh, es ist so zum Kotzen. Anstatt mal einfach in so einen Modus zu kommen und sagt, okay, wir müssen einfach kontinuierlich unsere Verkehrsinfrastruktur ausbauen, damit wir A, die Kapazitäten in der Verwaltung haben, da müssen in der Verwaltung ja Leute sitzen, die sowas planen können, die was betreuen können, müssen wir ja alles aufbauen und das muss ja auch erhalten bleiben. Wir können ja nicht immer ständig irgendwelche neuen Projekte ausschreiben, wo wir keine Ahnung haben, wo niemand in der Verwaltung das auch kontrollieren kann. Die Industrie fährt das komplett gegen gewarnt und dann haben wir diese Bauskandale. Nein, wir brauchen das Wissen in der Verwaltung. Wir brauchen die Kapazitäten in der fucking Bauindustrie, weil solange der Staat nicht selber bauen möchte, muss das ja irgendjemand tun. Das heißt, da müssen dann genug Leute sein. Das muss ja auch erstmal jetzt ausgebildet werden, rangeschafft werden, die ganzen Maschinen gekauft werden, whatever. Und es muss einfach eine kontinuierliche Planung geben, dass du immer wieder, dass du einfach so hast, so, das bauen wir in den nächsten 10 Jahren. Das planen wir für die 10 Jahre drauf und das könnten wir uns vorstellen für die 10 Jahre darauf. So musst du die ganze Zeit denken, wie die Schweiz, immer wieder in diesen Phasen, in allen Bereichen und so ständig am Bauen sein, ständig am Auswerten, ersetzen, neu bauen, warten, whatever. Dass du alles dieses vorhalten kannst, dieses Wissen, die Kapazitäten, alles. So in so einen Modus muss man kommen. Nein, stattdessen ist es so ein bisschen, da ja mal ein paar Sondermilliarden, da müssen was so gucken, da trifft sich Töpfe. Ah ja, weißt du was, machen wir einen Sondertopf für, weil wir müssen jetzt so barrierefrei werden. Keiner weiß Bescheid. Dann kommt diese Jährlichkeit, weil Haushälter also noch schlimmere Leute sind als whatever. Echt zu. Ah! Wir könnten so viel besser sein. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Dennis. Wir könnten so viel besser sein. Ich habe noch andere Sachen auf dem Zettel, aber das passt irgendwie nicht zu dieser wunderbaren, aufgeregten Rumschrei-Folge, die wir heute aufgenommen haben. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr das ausgehalten habt. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne in den sozialen Medien folgen, Dennis. Wo geht das denn? @AnyCast auf Twitter und auf Mastodon sind wir auch, aber es ist ja nicht mehr im Trend. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in Form von, Dennis sammelt ja immer noch Kühlschränke, die ihr an die Adresse im Impressum sammeln könnt, oder aber auch kleinere Geldzuwendungen, keine Spenden. Impulsausgleiche. Keine Spenden. Impulsausgleiche, genau. Dann könnt ihr, wie das machen könnt. Das ist kostenloses Pay-Podcasting hier. Free Pay-Podcasting. Ja. Die Infos dazu findet ihr auf anycar.st/unterstützen. Und haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö, wir melden uns wieder. Wir hoffen jetzt wieder regelmäßiger. Wir hören voneinander. Tschüss. Ja, tschüss.